1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So Leute. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Heute Nacht haben wir ein Thema, ein festes Thema, und das Thema heißt Karrieren. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die ganz klein angefangen haben und ganz groß rausgekommen sind. Gerne mit Leuten, die eine Bombenidee hatten und damit Bombenkohle gemacht haben. Aber auch gerne mit Leuten, die vielleicht schlechte Voraussetzungen hatten, die aus schlechten Familienverhältnissen kommen, vielleicht im Heim aufgewachsen sind oder vielleicht sogar im Knast waren und danach dann aber etwas sich aufgebaut haben. Das müssen jetzt keine Millionen sein oder so. Vielleicht ein gut funktionierenden Friseurladen oder ein Tattoo-Laden oder irgend sowas. Aber das ist dann eure Karriere und euer Erfolg. Also wenn ihr mir gerne davon erzählen wollt, ich bin sehr gespannt. 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Karrieren. Marie, 35, ist die erste Anruferin. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Marie, schön, dass du da bist. Ja, ich habe was total Schräges zu berichten. Na, ich bin also sehr gespannt. Sehr ungewöhnlich. Zu unserem Thema. Ich hatte vor einiger Zeit, das ist ein paar Monate her, schon mal mit dir gesprochen. Vielleicht erinnerst du dich, ich habe ein internationales Wirtschaftsstudium fertig gehabt, habe auch einige Zeit gearbeitet, aber dann habe ich alles hingeschmissen und bin meiner Leidenschaft Pferde und Reiten gefolgt. Ja, ich erinnere mich. Freiberuflich, ja, genau. Ja. Hatte halt freiberuflich was gemacht. Ja. Und du wirst es nicht glauben, meine andere Leidenschaft war die Ferne. Ich reise sehr gerne und ich bin jetzt in Neuseeland. Du bist jetzt in Neuseeland? Genau, ich habe mich mit Reiten und Pferde in diesem Fach spezialisiert, weil hier diese Leute gesucht werden und ich habe hier absolut mein Glück gefunden. Das ist ja verrückt. Also wie lange bist du jetzt schon in Neuseeland? Na, das war so kurz nach deiner Sendung, ein, zwei Monate später bin ich dann aufgebrochen, weil ich dachte, ach, das, wenn ich jetzt, wann denn dann? Okay, das heißt, wie lange ungefähr jetzt? Ja, nur ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr ungefähr? Ja, ja. Und dann bist du mit Sack und Packen nach Neuseeland? Genau, und, mit nur einem Koffer. Und was genau hast du dir da jetzt aufgebaut in der kurzen Zeit? Also ich hatte eine Bewerbung geschrieben und bin direkt eingeladen worden zum Vorstellungsgespräch. Es ist eine Reitschule, die viel mit Kindern machen, so Behindertenreiten und. Also genau das, was so mein Fach ist, wo ich sehr gerne drin arbeiten möchte. Und machen halt so ein paar Holiday-Camps und ich bin da jetzt halt die Reitlehrerin auf dem Hof. Und bist dann direkt angenommen worden? Pferde. Direkt angenommen worden? Genau, genau. Ich bin den nächsten Tag direkt angefangen, ja genau. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Also du hast ja eine Bombenausbildung, du könntest irgendwie Managerin, Top-Managerin werden irgendwo. Absolut. Und gehst War ich auch vorher. Warst du auch vorher, genau. Also, genau. Ja, also ich hatte vorher eine sehr gute Anstellung. Also ich hatte auch verschiedene Jobs, die waren alle sehr gut bezahlt. Das waren so richtig diese Anzugposten mit richtig, wichtig und so weiter. Pinguinwelt hatte ich ja damals gesagt. Ja, genau. Ja, ja. Ach, ja, und das war es einfach nicht mehr. Und jetzt Neuseeland im Bereich Pferde tätig. Ja, jetzt laufe ich mit Jeans und Boots rum. Wie ist das? Kann man so einfach nach Neuseeland gehen und da bleiben, wenn man einen Job gefunden hat? Oder gibt es da Komplikationen? Also, na, das kommt immer ganz drauf an, wie geschickt man das macht und wie gut man vorher nach Vorbereitung ist. Also ich habe schon länger mit dem Gedanken gespielt, habe immer ein bisschen gespart. Ja, ein bisschen ist gut, also so viel wie es ging, immer gespart. Den Gedanken hatte ich schon seit vielen Jahren. Wie viel Startkapital hast du denn gebraucht jetzt, um so ein bisschen 12.000. Na gut, für einen Auswanderer. Es ist nicht viel, aber lang, wenn man jetzt auf kleinem Fuß lebt. Ja, und hast du jetzt da eine kleine Wohnung gemietet? Wir wohnen in einer WG, wer ist also mein Partner und ich. Ach, der Partner ist dabei? Ja. Das ist dann Er hat auch eine sehr gute Position, aber für ihn ist es halt einfach, so als Computermensch was zu finden. Die werden hier gesucht. Ach so. Und somit, er hatte direkt was gefunden. Wir waren auch schon auf Auswanderermessen, hat direkt eine Anstellung gefunden. Und für mich als Partner war das dann unproblematisch. Ja. Also man muss im Vorfeld schon sich bewerben und dann hat man einen guten Einstieg und kann direkt loslegen. Das kann man, bei dir kann man ja sagen, dass du zwei Karrieren gemacht hast. Einmal diese klassische Wirtschaftskarriere als im Managementbereich und jetzt diese Karriere im alternativen Bereich, sage ich mal so. Richtig. Also ich habe auch in Deutschland schon eine internationale Trainerlizenz erworben. Also das waren auch ein paar Monate, die ich halt investiert habe. Die habe ich neben der Arbeit gemacht, habe ich da gar nicht gesagt. Aber für mich war das halt ja eine Art Hobby, die ich zum Beruf gemacht habe, weil es einfach meine Leidenschaft war. Kannst du vielleicht nochmal sagen, alle Leute werden sich nicht an deinen Anruf erinnern, warum du einfach keine Lust mehr hattest, als Managerin im Bankfach zu arbeiten? Also, ich habe mit dem Studium nur das weiter auf der Schiene verfolgt, was mein voriger Lebenslauf war. Also ich hatte eine kaufmännische Ausbildung gemacht, war anschließend 9 Jahre in einer beruflichen Welt tätig und dann folgte das Studium einfach als Baustein obendrauf. Mhm. Das war so der rote Faden im Lebenslauf. Aber mich hat letztendlich so ein bisschen nachdenklich gemacht, dass dieses, was habe ich an, wie gebe ich mich, wie karrieremäßig bin ich denn bezogen und immer nur dieses Geld und Macht und ich bin wer, wenn ich einen Anzug anhab und dieses Setzte und diese leichte Arroganz mit der spitzen Ellbogenwelt, das war dann irgendwann nicht dabei. Die Arroganz auf der einen Seite und natürlich auch noch auf der anderen Seite wahrscheinlich der enorme Druck und der Stress, unter dem man steht, um sich da dann zu behaupten. Klar, diese Überstunden. Genau, die Überstunden, die erwartet wurden. Irgendwo denke ich mir, Beruf hin, Beruf her, natürlich ist es wichtig, aber ich finde auch genauso wichtig ist ein Familienleben oder einfach, dass man Spaß bei der Arbeit hat. Wenn man aber einfach immer nur von oben herab mit erhobener Nase da rumstolzieren muss, ich finde, das ist nicht mein Ding. Also ich Spaß, bin mehr so der Normale. Spaß hast du jetzt wirklich dann, vermute ich, bei deiner Arbeit. Wie sind die Pläne? Wollt ihr jetzt für immer in Australien, in Neuseeland bleiben? Ja, das ist der Plan. Das nach der Möglichkeit, Plan. So lange wie es geht. Wir fühlen uns hier sehr wohl. Wir sind sehr gut hier auch schon mit Freunden und so weiter vertraut. Und wir haben sehr nette Erlebnisse hier. Also ich kann mich absolut nicht beklagen. Und ich Neuseeland seid ihr? Auf der, in der Hauptstadt. In der Hauptstadt, die da heißt? Ja, Wellington. Wellington. Also ich kann mich da überhaupt nicht aus. Ich frage es mal so für die Leute, die so ein bisschen Ahnung von Neuseeland haben. Wie kommt das denn überhaupt, dass du uns dann in so weiter Ferne treu bist und unsere Sendung verfolgst? Ach, mich interessiert das. Ihr macht eine wundervolle Sendung und ich finde, es ist sehr wichtig, die Arbeit, die ihr leistet. Für alle Leute, die Belange haben, die sonst niemanden zum Reden haben oder die einfach was mitteilen wollen, wie jetzt so in meinem Fall. Ja. Ich finde, das ist einfach eine sehr wertvolle Sendung und mich interessiert einfach diese Themenvielfalt, die ihr habt. Und du hörst das via Internet, natürlich. Genau, ich verfolge eure Streams und nutze dann so die freien Minuten, die ich dann mal abends habe und denke, ach, jetzt statt Fernseh, News hast du jetzt geguckt, jetzt ist Domian dran. Wie spät ist es jetzt zur Zeit bei euch? Es ist 11:15 morgens, wir sind 10 Stunden voraus. Ah, und wie ist das Wetter bei dir in deiner Stadt? Wundervoll. Wir haben zwar jetzt tiefsten Winter, aber es scheint die Sonne, es sind 20 Grad knapp. Und, ach, das ist Winter dann bei euch? Es ist Winter, es ist immer mal ein Wechsel zwischen Regen und Sonne, aber eigentlich immer so zwischen 15, 20 Grad im Moment. Ja. Also Marie, das hat mich gefreut, dass du dich nochmal gemeldet hast. Das sind natürlich das sind ja Geschichten, wo wir alle ganz große Ohren kriegen, wenn die meisten oder ganz viele von uns träumen ja von so etwas. Und wenn es jemand dann geschafft hat, ist das natürlich immer eine tolle Sache und da hört man gerne zu. Und ich und wir wünschen dir und deinem Freund weiterhin gutes Fußfassen in Neuseeland und ein sehr schönes und gutes Leben und bleib uns gewogen. Oh, da denke ich ganz bestimmt dran. Das wird schon. Alles Gute und schönen Gruß an deinen Freund. Na klar, vielen Dank und mach weiter so. Tschüss Marie, ciao. Jo, tschüss. Ich habe so ein bisschen gemerkt in der Leitung, es war so eine kleine Verzögerung, bis sie mich verstanden hat. Da kann man dann die Distanz erahnen. Das ist ja irrsinnig weit weg, stelle ich mir immer so vor, in Neuseeland. Das ist ja genau auf der anderen Seite. Fliegt man, glaube ich, auch unfassbar lange, ehe man dann da ist. Die Marie, tolle Sache. Karrieren, unser Thema heute Nacht. Und ich möchte gerne mit euch über eure Erfolgs, Geschichten erzählen, was ihr so in eurem Leben angestellt habt und wohin ihr euch entwickelt habt. Und ihr seid dann entsprechend sehr stolz darauf, zu Recht auch. Und ich bin gespannt, was ihr mir erzählt. 0800 220 50 50. Manfred. Manfred ist 69. Hallo Manfred. Ja, guten Morgen, Domian. Manfred, Karriere. Ja, das Thema des heutigen Abends passte komplett zu meinem Lebenslauf. Ja. Ich bin ein typisches Kriegskind, 39 geboren, habe den Krieg miterlebt, habe auch noch Erinnerungen. Und dann kam die Volksschule. Was Besseres war damals nach dem Krieg gar nicht möglich. Die Lehrer waren ja an der Front. Wir waren mit 80 bis 100 Kindern in einer Klasse. Ja, aber wenn du mit du bist 39 geboren, dann hast du ja vom Krieg so viel bewusst gar nicht mehr mitgekriegt. Doch, ne? Ich habe ja? Luftschutzkeller, das vergisst man nicht. Brennende Häuser, die leergeräumt wurden. Ja, ja, du hast recht. Das Einmarsch der Amerikaner in diesem Fall. Ja, das prägt sich ein. Im Westfalenland. Ja. Ja, und dann habe ich nach der Volksschule eine Lehre bei meinem Vater gemacht. Wir hatten einen kleinen Friseursalon in einem Dorf. Und ich bin interessiert gewesen zu hören. Man hat ja so seine Vorstellungen, seine Wünsche. Habe dann mal gehört, dass das Weltmeisterschaftsteam der Friseure in Dortmund in der Fachschule trainiert. Aha. Und bin dann dorthin. Aha. Und war begeistert und habe gesagt, sowas möchte ich auch mal machen. Habe einen der Trainer angesprochen. Ja, hat er zu mir gesagt, das kannst du haben, du musst nur nach Köln kommen. Ja. Ja, und dann bin ich nach Köln. Das war in welchem Jahr? Das war 1960, ja. Ja. Habe dann dort, man höre und staune, einen Dreijahresvertrag unterschreiben müssen. Denn der Friseurmeister sagte, wenn ich dich zur höheren Friseurkunst ausbilde, dann musst du wenigstens 3 Jahre bei mir Geld verdienen, sonst mache ich das nicht. Ja. Das habe ich dann gemacht und das war natürlich sehr interessant. Sehr viele Städte besucht, sehr viele Länder, Paris, Amsterdam, London und auch mit Erfolg dann heimgekehrt. Also richtig große Welt kennengelernt. Genau. In der Zeit wahrscheinlich ein riesiges Erlebnis, ne, für einen jungen Mann. Ja, natürlich. Heute ist das so normal, dann nach Paris zu fliegen und London so, aber in der Zeit war das ja was ganz Besonderes. So ist es. Ja. Ja, und die Kundschaft war natürlich auch sehr elitär bei uns in Köln, auf dem Berlich. Ich kann den Namen ja ruhig nennen, denn der Herr Kreten lebt nicht mehr. Ja. Und es waren also auch deine Kollegen da, wie Hans-Joachim Friedrichs, der ja nun auch verstorben ist. Ja, der WDR ist gleich um die Ecke. Edelhagen. Ah, ja, ja. Alle. Ja. Den Vater von der Soraya, den damaligen Botschafter. Hey, die und, hast du. Und. Die hast du alle bedient. Die habe ich alle bedient. Wenn ich abends das Fernsehen anmachte, dann sah ich viele meiner Kunden mit meinem Haarschnitt. Das ist ja toll. Also das ist ja eine tolle Karriere. Ein Junge vom Dorf, kann man sagen, ne? Ja, richtig. Geht dann in die große Stadt und macht dann so einen großen Schritt nach oben. Wie ging es dann weiter in den nächsten Jahren und Jahrzehnten? Ja, einer der Kunden sagte mir, wenn sie keine Lust mehr haben sollten, dann hätte ich sie ganz gerne in einem meiner Unternehmen. Und da ich kaufmännisch auch eine Ausbildung hatte in der Amtsschule, habe ich die Handelsschulbildung gemacht. Ah ja, sehr gut. Ich habe einiges danach geholt. Konnte ich bei diesem Unternehmer, das war ein Generalkonsul, Senator, Doktor, ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen soll. Ja, muss ja auch nicht sagen, kennen wir wahrscheinlich eh alle nicht mehr so. Eben wurde ich engagiert und war da 18 Jahre, habe mich vom Fachberater bis zum Verkaufsleiter hochgearbeitet. Voilà. Lernte dann aber einen Wissenschaftler kennen und der sagte, du bist ein guter Verkäufer. Ich weiß, dass die Chinesen ein sehr gutes Haarwasser entwickelt haben. Und ich würde dir raten, Kontakt mit der chinesischen Botschaft aufzunehmen. Ja. Und dann eventuell auch mal nach China zu fliegen. Ja. Ja, und ich bin dann in die Botschaft, habe den Kontakt herstellen lassen. Und ich kann sagen, ich war vor unseren Politikern. ob das Kohl war oder Klaus, war ich schon warst in du schon Shanghai. Aber dann hast du aber wirklich einen sehr, sehr ungewöhnlichen, unkonventionellen Lebens- und Karriereweg hinter dir. Ja. Wo gipfelte es denn drin? Was hast du bis zum Schluss dann gemacht, bevor ja, du in die Rente gingst? Ich habe die Produkte getestet, diese Chinesen, habe dann... Also Haarwasser, ne? Haarwasser. Ja, ein chinesisches Haarwasser, vertreibe das heute über Friseure und Apotheken. Das machst du heute immer noch? Immer noch. Ah ja. Ich kaufe das containerweise. Und die Chinesen können Haarwasser herstellen? Ja, die haben in der Pharmazie und in der Naturmedizin haben die viele Gold- und Silbermedaillen. Ja, ja, das stimmt schon. Naturmedizin ja, 100 Jahre alte Heilkunst. Ja. Mensch! Und die Erfolge geben mir ja auch recht und so ist das Ganze... zu einem Unternehmen hat sich das entwickelt, so dass ich einige Millionen Flaschen verkauft habe inzwischen. So, jetzt gestatte mir eine indiskrete Frage. Ja. Unsere Sendung heißt ja Karrieren vom Tellerwäscher zum Millionär. Kann ich in deinem Fall sagen, vom Dorfkind zum Millionär? Ganz sicherlich. Ganz sicherlich. Das ganz heißt, nachweisbar. Das heißt, nicht gelogen. Du hast ein großes Vermögen verdient. Großes ist vielleicht zu viel gesagt, aber es ist schon... Sagst du in aller Bescheidenheit? In aller Bescheidenheit. Wahrscheinlich würden mir die Ohren wackeln, wenn ich jetzt dein Privatvermögen hören würde, was ich natürlich nicht fragen werde, natürlich nicht. Aber es ist eine stolze Summe und dann kannst du ja wirklich auf deinen Lebensweg ausgesprochen stolz sein. Ja, das bin ich auch. Also einmal diese Friseurgeschichte ist ja schon verrückt und dann in den kaufmännischen Bereich zu gehen, nach China zu gehen, in einer Zeit, als noch kaum jemand nach China gegangen ist. Ja. Und damit dann Millionen zu verdienen. Genau. Und bis heute immer noch mit 69 Jahren aktiv dabei. Ich arbeite noch jeden Tag gerne 3-4 Stunden in meinem Betrieb. Wenn du so viel Kohle gemacht hast, wie genießt du dein Geld? Ja, wie genieße ich mein Geld? Man leistet sich halt etwas mehr. Wo? Das fängt beim Auto an. Ja, was für ein Auto fährst du? Ein Jaguar. Oh, holla. Ja. Ein Jaguar. Ja. Einen älteren vorne mit der Jaguar-Figur noch drauf. Nee, die habe ich nicht. Das finde ich nicht so gut. Ah ja. Das finde ich nicht so gut. Welche? Die habe ich mir bewusst nicht aufmontieren lassen. Welches Baujahr hat dein Auto? 2000. Ah ja. Ja. Das sind auch diese länglichen Limousinen, ne? Das XJ-Modell. Das XJ-Modell, ja. Ja. Ja. Also, ja, ein schickes Auto, wahrscheinlich eine Villa irgendwo? Villa, ein sehr schönes Haus am Wasser. An welchem Wasser? In Zündorf. In Zündorf, ah ja. Und auch irgendwie im Ausland, weiß ich. Sehr schöne Reisen natürlich. Hast du noch ein Ferienanwesen irgendwo am Comersee oder Kutasöder? Das nicht. Nein, nein, ich fahre lieber oder fliege lieber die einzelnen Ferienziele an. Ja. Lebst du allein oder hast du Familie? Ich habe Familie, ich habe einen Sohn und zwei Enkelkinder. Die spielen nun ganz erfolgreich schon Golf in ihren jungen Jahren, mit 10 und 13 Jahren. Und meine Frau ist leider vor 3 Jahren verstorben. Ja. Jetzt muss ich, das ist sehr schwer für mich. Ich könnte mir vorstellen, Manfred. Und da verliert auch das Geld seinen Wert. Ja, natürlich. Und, was nutzt alles Geld der Welt, wenn deine Frau nicht mehr da ist? Genau, und ich knabber da noch sehr dran. Mhm. Ich könnte mir auch vorstellen, wollte ich gerade noch sagen, du kommst aus einfachen Verhältnissen, dass du sicher manches Mal gedacht hast, wenn das meine Mutter und mein Vater noch erlebt hätten, dass ich so erfolgreich bin. Das haben die noch. Das haben die noch erlebt. Das haben die noch erlebt. Ah, das ist ja, ja super. Das ist ja super. Auch mit dem Finanziellen. Ja, das haben die noch erlebt. Ja. Das haben die noch mitbekommen. Das haben die erlebt. Ja. Mensch Manfred, ich gratuliere dir. Das ist eine schöne und tolle Lebensleistung. Ja, danke schön. Und dir macht es Spaß, aktiv weiterhin zu sein. Dann sei das auch. Das ist immer ein gutes Fitnesstraining auch, ne? Wenn man dann weiter das tut, was man gerne genau macht. Genau, ja. Man rostet nicht ein. Genau. Wer was, der rostet, sagt man im Volksmund. Genau. Und was eben sehr schön ist, sind die vielen zufriedenen Schreiben, die wirklich eintreffen. Mhm. Und wir haben ja über 20 Millionen Menschen allein in Deutschland, die Probleme mit ihren Haaren haben. Ja. Und man hilft, man bekommt Dankbarkeit sogar. Ja. Man hat nicht nur verkauft, es wird sich sogar noch bedankt. Also, will man noch mehr? Ich benutze kein Haarwasser, aber ist auch nicht schlimm, muss ja auch nicht jeder machen. Nein. Ich danke dir für deinen Anruf und für deine offene Schilderung. Ja, und wünsche alles Gute und alles Liebe weiterhin, Manfred. Danke, das Gleiche. Dankeschön, auf Wiederhören. Auf Wiederhören, Domian. Tschüss. Tschüss. So, meine liebe Regie, wir haben einen Computer-GAU. Sehe ich ja gerade. Jetzt müssen wir irgendwie ein bisschen improvisieren. Jetzt kriege ich auf meinen Kopfhörer gesagt, es ist Markus dran und Markus ist 35. Hallo Markus. Hallo Domian. Markus, grüß dich. Ja, auch zu unserem schönen Thema Karrieren. Ja, also ich habe eigentlich überhaupt nichts auf der Welt an Lehre erreicht, was man für eine Karriere haben kann, außer dass ich nichts kann, außer gut verkaufen. Du kannst nichts gut, außer gut verkaufen? Genau, ich bin der beste Verkäufer der Welt. Du hast keine Ausbildung gemacht? Nein. Nee, hast du einen Schulabschluss? Nein. Nein? Nach welcher Stufe oder Klasse bist du abgegangen? Ich bin in der 9. Klasse abgegangen, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte und kiffen wollte. Und kiffen wollte? Ja. Das ist eine ungewöhnliche Motivation, nicht mit einer 9. Klasse zu sagen, ich will kiffen. Ja, ich hatte einfach keinen Bock mehr. Meine Eltern haben sich scheiden lassen in meiner Pubertät und wir waren halt irgendwie in einer Zeit, wo ich gedacht habe, so Mitte der 90er, da habe ich irgendwie keinen Bock mehr und ihr könnt mich alle mal und da bin ich halt meinen Weg gegangen und ausgezogen. Und als ich dann ausgezogen bin, habe ich Praktikum gemacht in einer Agentur in Düsseldorf. Mhm. Hab auch immerhin hast du das bekommen mit dem Schulabbruch, ist ja interessant, ne? Ja, das hat ja keiner gewusst. Wie, ist ja keine, die haben keine Unterlagen? Nein, die haben sich gefälscht. Ach so. Das habe ich einfach gemacht. So. Ja. Du hast den Schulabschluss gefälscht? Nein, also ich habe die Unterlagen gefälscht. Also ja, gut, ich ja, habe den Schulabschluss dann gefälscht. Ja. Was hast also du wollte halt einfach diesen Job haben, dieses Praktikum haben. Ja. Und heute, ich weiß nicht, ob du bist Kölner, ich bin auch Kölner. Ja. Ich habe mein Büro im Kranhaus Süd. Oh, das muss ich jetzt mal den Leuten erzählen. Kranhaus Süd, das ist so das Edelste und Schickste, was es hier in Köln gibt. Das ist ein Neubauprojekt, wo wirklich die absolut top reichsten und erfolgreichsten Leute wohnen oder ihre Büros haben. 7. Etage? ja. Und wenn du bei einer großen Burgerkette etwas ab November gewinnen kannst, nach einem Spiel, was nach einem großen amerikanischen Kapitalismusspiel kreiert wurde, und da kannst du ein Haus gewinnen oder 1 Million von Visa, ja, dann habe ich das da reingestellt. Also jetzt mal eins nach dem anderen. Du sagst, du bist der weltbeste Verkäufer. Was verkaufst du denn im Moment? Sponsorenplätze. Sponsorenplätze? Erklär mal. Bei McDonald's. Bei McDonald's. Erklär noch ein bisschen besser. Was heißt das, Sponsoren? Das heißt also, es gibt Kampagnen für verschiedene Brands. Es gibt ein Brand, also Brands heißt Coca-Cola, Brand heißt Logos. Coca-Cola ist ein Brand, ja, das bekannteste der Welt. Mhm. McDonald's ist ein Brand, das zweitbekannteste der Welt. Mhm. Und meine Firma beschäftigt sich damit, Kooperationspartner für große Brands zu suchen, die Gewinnspielaktionen durchführen wollen. Also wenn jetzt beispielsweise, ich improvisiere jetzt mal, wenn jetzt Mercedes-Benz ein Gewinnspiel bei McDonald's durchführen möchte, dann wärst du der Mann, der das irgendwie organisiert und die Firmen zusammenführt. Genau. Sowas. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Und du sagst, ich habe eine Firma. Wie viele Leute beschäftigst du? 8. 8 Leute. 8 Leute, die im Prinzip, ich habe eine Assistentin, ja, und Kontakter, so nennt man das in der Branche, mhm, die nichts anderes machen, als Kontakte herzustellen, ja, zu der Branche und connecten zwischen der Branche. Und gehe ich davon aus, dass du in deinem Geschäft also sehr weit oben bist, wenn nicht ganz oben bist? Ich bin Marktführer in Deutschland. Du bist Marktführer in Deutschland. Dann bist du ein Bentley Arnage. Bitte? Ich fahre einen Bentley Arnage. Ich habe verstanden. Also du fährst einen Bentley. Das ist auch was extrem Exklusives. Daraus schließe ich, dass du auch ein Millionär bist, ein millionenschwerer Mann. Kennst du Frankenforst? Wen? Frankenforst? Kennst du den Frankenforst in Bensberg? Nee. Da wohnt der Herr von Zeitgen. Ja. Der ist jetzt im Ruhestand. Ja, genau. Ich bin sein Nachbar. Ach so, du bist sein Nachbar. Na, so klein ist die Welt. Also, ein millionenschwerer Mann bist du. Ja, genau. Wie gesagt, ich kann nur eins und das ist verkaufen. Ich frag mal einfach jetzt doch mal, wie viele Millionen hast du? Zwischen 20 und 25. Privatvermögen? Ja. Boah, das ist ja Wahnsinn. Da wird mir ja ganz mulmig, wenn ich mir das vorstelle. 20 Millionen Euro Privatvermögen? Also ich rufe dich eigentlich nur an, damit die Leute eins kapieren. Es gibt keinen Lehrer, der dir sagen muss, du musst diesen Schulabschluss schaffen. Und es gibt nicht, du brauchst keinen Schein auf der Welt, damit die Welt dir den Boden zu Füßen legt. Markus, aber ich glaube, da bist du... Alles im Leben erreichen, absolut. Wenn du es erreichen willst. Generell stimme ich dir zu, aber ich glaube, du bist dann auch wirklich eine Ausnahmeerscheinung. Das ist schon ein geniales Talent, was du da hast. In der Regel ist es natürlich äußerst schwierig für die Menschen, wenn sie keinen Schulabschluss haben und gar nichts vorzuweisen haben. Immerhin, wollen wir es nicht noch weiter vertiefen? Das fing ja mit einer kleinen oder mehr oder weniger kleinen, so klein war das ja gar nicht, Straftat bei dir an. Ne? Du hast eine Urkundenfälschung begangen. Ja, genau. Ja, also das muss man ja auch noch sehen. Das ist ja auch nicht der ganz saubere Weg. Ich hoffe, hinterher ist es dann alles sauber gelaufen. Auf jeden Fall, ja. Weil letztendlich wollten die Leute das kaufen, was ich konnte. Warum willst du so viel Geld haben und verdienen? Weil das Leben einfach schöner ist mit Geld auf der Welt. Aber was ist schöner an dem Leben, wenn man 2 Millionen auf dem Konto hat und wenn man 50 Millionen drauf hat? Dass man weniger Sorgen hat. Aber mit 2 Millionen hat man da auch keine Sorgen. Okay, also ich glaube... Die Ansprüche auch, je mehr Kohle du hast, das ist dann noch doller und noch größer? Und absolut, absolut. Mhm. Also ich sag mal so, meine Frau kauft die Schuhe für 800 Euro, ja, und das hatte ich vor 10 Jahren als Basis zum Leben in D-Mark. Ja, dann kennst du das Leben wirklich auch, ne? Mhm. So, und also ich habe auch bei McDonald's an der Theke schon gearbeitet. Mhm. Ja, ich habe schon gekellnert in der Disco. Also ich kenne das ganze Exposé, was man kennen kann, wenn man keine Ausbildung hat. Was ist denn für dich im Moment das Luxuriöseste, was du besitzt? Meine Kinder. Okay, gekauft, gebongt. Aber, nein, nicht gekauft. Was ich in meinem Leben habe, sind meine Kinder. Ja, das akzeptiere ich. Ich meine es jetzt nicht despektierlich. Ich meine jetzt Gegenstände. Was ist das Luxuriöseste, was du... Du hast den Bentley, hast du gerade gesagt. Was? Zeit. Das Schönste, was ich habe, ist Zeit. Mhm. Ja, aber ich frage trotzdem nochmal. Was ist es? Gibt es eine Villa in Monte Carlo? Nein, es gibt eine Villa in Camp de Mar auf Mallorca. Ah ja. Mhm. Nun denke ich immer, wenn ich das höre, wenn Leute so sehr viel Geld haben. Gibt es nicht auch ein schlechtes Gewissen, wenn du das Leid in der Welt siehst? Das gibt es in jedem Fall. Du, ich habe morgen in Köln bei einem ganz super, super guten Freund von mir ein Charity-Event, wo wir Geld sammeln für die Kinderkrebsstation der Kölner Klinik. Hm? Sehr ehrenwert, ja, genau. Genau, so. Und also ich habe 2 Kinder. Ich habe einmal eine 7 Monate als Tochter. Ich habe eine 3-Jährige als Tochter. Mhm. Ich danke jeden Tag, also es hört sich auch vielleicht blöd an, aber ich danke wirklich jeden Tag dem lieben Gott, wo ich sagen kann, ich bin gesund. Ich habe gestern eine Sendung gesehen. Und gestern hat eine Mutter erzählt, dass ihre Tochter einen Schlaganfall gekriegt hat. Ja, mit 40, und jetzt genau. Auch gleich war sie tot. Weißt du noch? Ja, natürlich. Ja, klar. Ja. So. Ja. Und da habe ich gedacht, so scheiße, Markus, wenn dir das passiert, ich habe das heute Mittag beim Mittagessen meiner Frau erzählt und habe gedacht, Baby, wenn uns das passiert, dann ist alles für den Arsch. Dann ist die Villa für den Arsch, dann ist der Bentley für den Arsch, alles ist für den Arsch. Mhm. Was sollen wir doch damit? Frage, ja? du genießt dein Leben, du lässt es dir gut gehen, hast tolle materielle Dinge um dich herum. Wäre es nicht ein noch tolleres Lebensgefühl, du machst jetzt schon Charity und so etwas, aber bei dieser unfassbaren Summe, die du gerade genannt hast, könntest du ja eigentlich so eine Art Stiftung neben deinem normalen Leben herlaufen lassen und permanent dazu beitragen, dass Gutes passiert auf der Welt. Und du würdest dennoch selbst im Luxus nach wie vor leben können. Ja, da bin ich gerade dabei, diese zu gründen. Ah, ja. Ich suche mit meiner Frau und wir suchen gerade mit verschiedenen Vereinen nach einem Projekt, weil ich bin selbst, also ich habe einen sehr reichen Vater gehabt. Meine Mutter hat sich von meinem Vater scheiden lassen. Also das heißt, ich komme aus einer zwiegespaltenen Geschichte. Ich kenne im Prinzip das, dass ich zahle keinen Unterhalt, lebe, wovon du leben kannst. Mhm. Und gleichzeitig von, ich habe ein Haus da, wir haben Villas, alles ist schön, alles ist toll, Doppelgarage, Pool und so weiter. Also ich kenne mein Leben lang beide Facetten der Medaille. Mhm. Und eigentlich befasse ich mich seit einem Jahr damit, wirklich auch zu sagen, ich möchte im Prinzip das, was wir an Gewinn in der Firma machen, davon möchte ich ja ein Drittel an eine Stiftung abgeben. Finde ich absolut. Die Stiftung auch selber gründen, ja, damit ich weiß, wo die Kohle kommt. Genau. Das meinte ich auch damit. Ich finde auch, man hat die Pflicht, was zurückzugeben. Man hat ja selbst auch ein gutes Gefühl dabei. Genau. Ja. Soll ich dir was sagen, Domian? Ich glaube auch daran, ich bin nicht esoterisch veranlagt oder so, aber ich glaube auf jeden Fall daran, du bekommst im Leben nur das, was du gibst. Und wenn du viel abgibst, bekommst du auch viel zurück. Mhm. Was ist, du bist ein junger Kerl, oder du bist erst 35. Ja, ich bin 35. Ja. Was ist dein Ziel? Wo willst du hin? Du bist ja schon so weit. Also, ich möchte irgendwann... also ich muss dazu sagen, wir sind Marktführer in Deutschland in dem Bereich, was wir machen. Ja. Also es gibt viele große Agenturen, die machen alles. Mhm. So, aber wir sind die einzige Agentur, die im Prinzip diesen speziellen Bereich bedient. Mhm. Und das ist die letzten 10 Jahre vor der Wirtschaftskrise jetzt niemals so aufgetaucht und niemals so wahrgenommen worden. Also wir haben bis vor 2 Jahren immer nur Märkte bedient, wo halt die Kunden immer gesagt haben, nee, also Telekom hat immer gesagt, machen wir nicht. Ja. Okay, Ziel, wo soll es hingehen? Es soll eigentlich dahin gehen, dass wir unsere Marktnische weiter besetzen und noch weiter ausstrecken und damit auch gleichzeitig unsere Position in eine Situation bringen, wo wir einfach sagen können, wir machen dadurch auch unsere eigenen Dinge. Mit welchem Alter würdest du dich zur Ruhe setzen? Mit 45. Mit 45, na gut, das ist ja nicht mehr so lange hin. Warum nicht jetzt schon? Weil ich noch nicht am Ende meiner Mission bin. Okay, da ist noch Leidenschaft und Ehrgeiz und so weiter. Ja, genau. Markus, wenn ich mal demnächst spazieren gehe im Rheinauer Hafen, gucke ich mal hoch und wenn du mich siehst, wink mal runter. Ich wünsche alles Gute, viel Erfolg und vor allen Dingen auch für diese Stiftung, das ist eine gute Sache. Da kniet euch ein. Ich wollte noch eins ganz kurz sagen. Ja. Ich habe schon seit 3 Monaten einen schwarzen Hirsch mit goldenem Geweih am Start, den schicke ich dir in die Redaktion. Sehr gerne, freue ich mich. Da freue ich mich, vielen Dank. Alles Gute, klar. Markus. Ciao. Tschüss. So, und ich höre, es geht weiter mit Matthias, 43. Ich gucke jetzt nicht mehr hin hier zu meinem Bildschirm, weil die Bildschirme alle abgeschmiert sind und kriege von meiner Regie immer jetzt den Namen und das Alter auf den Kopfhörer gesagt. Also Matthias, 43 Jahre alt. Hallo Matthias. Stimmt, hat die Regie richtig gesagt. Hat die Regie richtig gesagt, ja, die ist pfiffig. Ja. Matthias, Karrieren vom Tellerwäscher zum Millionär. Ja, heißt bei mir vom Scheidungskind, mit 14 Scheidungskind geworden, von meiner Mutter allein erzogen. Sie war Angestellte bei einem Anwalt und naja, weiß man ja nun leider, die verdienen recht wenig. Und einer der Kernsätze meiner Pubertät von 14 bis 19 war, dafür haben wir kein Geld. Mhm. Und das heißt im Klartext, ich bin in dieser Zeit mit meiner Mutter nie in Urlaub gefahren. Mhm. Bin dann als DLRG tätig geworden und sowas, damit ich da auch mal ein bisschen Bräune kriege, wenn die anderen in der Schule wieder zurückkamen und all solche Dinge. Mhm. Und bin vor allen Dingen auch, und das ist so ein Schlüsselerlebnis aus der Zeit, ich war auf einem sehr guten Gymnasium in meiner Heimatstadt, haben übrigens jetzt 25-jähriges Abi, morgen Abend, also passt sehr gut, das jetzt mal zu erzählen, das nochmal zu rekapitulieren, sind damals mit dem Leistungskurs, sowas gab es damals noch, sind die nach München gefahren, ins Deutsche Museum, und ich konnte nicht mit. Weil du keine Kohle hattest. Weil ich keine Kohle hatte, nicht? Und das ging einfach nicht. Weiß ich nicht, das kostete 150, 180 Mark pro Schüler oder so, für jedenfalls für uns unerschwinglich damals, also insbesondere für mich. Und ich musste eine Woche lang dann in einer Parallelklasse mitgeschult werden. Ja, und die guckten natürlich immer ganz komisch und dann kamen die anderen zurück und erzählten, Deutsches Museum, so toll, und da können sie Blitze machen und Mensch und solche Dinge. Und du standst da. Und ich stand da und tat natürlich trotzig und cool, nicht? Wie man so dann mit 17 so tut, aber es hat wehgetan. Glaube ich. Und damals habe ich mir dann immer gedacht, Mensch, also eines Tages, da bist du frei, da bist du ganz toller Journalist und mhm. Aufdeckungsjournalist und Schriftsteller und mhm. du schläfst lange aus und hast dein Geld und dann geht's dir gut. Mhm. Ja, und jetzt will ich es einfach kurz machen, so ist es heute. Du bist ich schlafe aus, arbeite so 4 bis 5 Stunden am Tag, ja. habe ordentlich Geld, bin das auf dem Weg zur finanziellen Unabhängigkeit und ich finde es einfach toll. Ja, was machst du denn? Bist du Journalist? Ich bin jetzt Rechtsanwalt. Ja. Fachanwalt für Steuerrecht, freier Chefredakteur für, ich sag mal, volkstümliche Steuerliteratur, also der Mr. Minute im Kaufland muss seine Gewerbesteuer verstehen. Ja. Das ist mir wichtig mhm. und so schreibe ich auch, zur Not mhm. mit Bildchen und Zeichnungen und sonst irgendwie. Mhm. Ich habe ein Buch geschrieben, mhm. also auch das, Schriftstellerei, ein Wenderoman. Ach so, also ein Buch, das nichts mit der Rechtskunde zu tun hat. Na Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht. Ein Wort Recht und nicht ein Wort Steuer. Also ein Roman hast du geschrieben? Ein Roman. Ah ja, und wie erfolgreich ist der gelaufen? Ja, wenn man nicht gerade Rowling heißt oder vielleicht Harpe Kerkeling oder sowas, ja. dann ist das immer so ein bisschen schwierig. Aber er läuft gut an und ich kriege immerhin Einladungen zu Lesungen. Jetzt immerhin, wann ist er erschienen? Mauerbautag und so weiter. Wann ist er erschienen? Im Januar 2007. Ah ja. Und wie viel Auflage hast du bisher gehabt? Das ist so ein Book-on-Demand-Verfahren. Das heißt, es gibt gar keine Auflage, sondern so. In dem Augenblick, wo Amazon oder die Buchhandlungen irgendwas bestellen, drücken die auf den Knopf und dann fallen da hinten die Bücher raus. Das sage ich jetzt aber ein bisschen laienhaft. Wahrscheinlich so. Ist es so. Also dieses Romanschreiben, denke ich mal, ist mehr so ein Hobby für dich. Das Geld ja. Hast du über deinen Beruf gemacht. Richtig. Oder machst du deinen Beruf? Arbeitest nur 4-5 Stunden am Tag, sagst du? Ja. Und bist dabei, bald finanziell ganz unabhängig zu sein? Ja. Das heißt, du wirst dann noch ein paar Jahre arbeiten und bist dann Privatier, wie man das so sagt. Wunderbares Wort. Genau das ist meine Traumvisitenkarte, nicht? Mein Name, darunter Privatier, find dann ich die Adresse super. Ja, und noch absolut. Eine E-Mail und fertig. Keine super. Titel mehr, keine akademischen Dinger mehr, genau. keine Hinweise mehr auf die alte Geschichte da. Ich habe auch jahrelang in Frankfurt am Main gearbeitet, in einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Ja. So was muss man auch alles, um ein gewisses Wissen und so ein breiten Wissen mhm. dann anzusammeln. Und wie die Dame jetzt aus Neuseeland sagte, von vorhin, nicht? Ja. Früher im Anzug, heute Pferde. Ja. Das fand ich also sehr neckisch, ist bei mir auch so. Bei mir hängen oben auch noch die Maßanzüge, aber ich habe auch jetzt so eine Bürste, weil ich muss die öfter mal abstauben. Ja, ja. Ich zieh die gar nicht mehr an. Übrigens werde ich auch langsam ein bisschen dicker. Passt auch bald nicht mehr rein. Also jetzt ist es mehr so die Shorts, vor allen Dingen jetzt im Sommer und so ein bisschen das kurze T-Shirt und einfach ein herrliches Leben. Matthias, lebt deine Mutter noch? Ja. Das heißt, sie bekommt den Erfolg von einem Jungen mit? Ja. Das ist sehr schön. Und du kannst deiner Mutter auch dann Dinge ermöglichen, die sie sich früher nicht leisten konnte. Ja, das kann sie auch selbst. Das kann sie selbst. Sie hat später geerbt und das war auch einfach mal fair, muss ich sagen. Sehr gut. Das war in diesem Leben einfach mal fair, weil sie musste früher für jede D-Mark wirklich baggern und buddeln und, mhm. und jeden Pfennig dreimal umdrehen und dann kam ein erkleckliches Erbe dann konnte sie einfach auch mal reisen und in die Welt fahren und so weiter und so fort. Und deswegen können wir uns heute auch wieder auf Augenhöhe begegnen, was auch sehr schön ist für das Mutter-Sohn-Verhältnis. Natürlich, ja, ja. Also da hat sich so allmählich ein Vermögen angehäuft bei dir, von dem du dann hoffentlich bald dann ganz leben kannst? Ja, so würde ich sagen. Also nicht so wie jetzt der Vorredner da. Also keine 20 Millionen? Bei weitem nicht. Das ist aber auch gar nicht mein Ziel. Mein Ziel ist Unabhängigkeit, nicht irgendwelche großen Latten zu überspringen. Ich möchte auch gar nicht groß bekannt sein. Das muss gar keiner wissen. Ja. Ich möchte einfach so vor mich hingrinsen, wie ich das also seit 3, 4, 5 Jahren, seit meiner Selbstständigkeit kann. Ich glaube, die Unabhängigkeit, nicht der Luxus und der Reichtum, aber die Unabhängigkeit ist ein ungeheurer Luxus. Ja. Ne? Ja, ist er. Finde ich auch, ja. Und zwar sowohl die geistige als auch die materielle. Ja, wenn ich denke, wenn beides zusammenkommt, dann dann müssen wir Gott danken für das Leben, was wir führen. Ja. Absolut. So, wenn du jetzt dann vielleicht im zarten Alter von 45 endlich dann Privatier bist, was wird der Privatier Matthias machen? Das nächste Buch schreiben und das übernächste auch noch. Achso, das Schreiben, das ist dann schon deine Leidenschaft. Ja, ja, unbedingt. Ja. Und ohne Druck kannst du dann schreiben? Richtig, ganz ohne Druck und auch ohne die Frage, ob das irgendjemand kaufen wird, weil das habe ich auch wieder so eine Analogie zu der Dame mit den Pferden in Neuseeland. Ich reise auch sehr gerne und ich habe sehr viele Informationen aus aller Welt mitgebracht, unter anderem aus Kambodscha. Mhm. Und ich finde, dass über diese Zeit der Roten Khmer in Kambodscha noch viel zu wenig bekannt ist. Eine furchtbare Zeit. Eine grauenhafte Zeit. Also die Welt lernt irgendwie nichts. Nicht? Also man hätte ja vielleicht nach 45 mal weltweit lernen können, aber da ist ja kein Ansatz zu sehen. Ja, ja. Und das sind tolle Menschen dort, freundliche, da habe ich viel Material gesammelt. Und wie gesagt, da habe ich dann Zeit und dann wird das geschrieben. Und ob das verkauft wird oder nicht, das ist dann auch egal. neben dem Reisen, was ist so, und der Zeit natürlich, das setze ich jetzt mal voraus, was ist so an Gegenständen das Luxuriöseste, was du dir leistest und was dir sehr viel Spaß macht? Also es ist, ich habe hier einmal eine wunderbare spanische Meistergitarre stehen. Mhm. Aus Cuenca, die Stahlseiten hat. Man höre und staune. Stahlseiten? Spanische Gitarre mit Stahlseiten. Aha. Aber sie ist perfekt gebaut, sie ist wunderbar. Also die kommt aus diesem Koffer raus und spielt wie von alleine. Das ist unglaublich. Ja. Das habe ich mir geleistet. Was kostete die? 7.000 Euro. 7.000 Euro, naja. Ja. Und ich fahre sehr gern Kajak. Ja. Ja. Und werde mir jetzt auch demnächst mal so ein Kevlar-Kajak kaufen, so ein Ein-Mann-Kajak, dass man einfach in der Mittagspause mal, beziehungsweise bei mir ist das ja eher der Arbeitsanfang, wenn ich das mal so sagen darf, auf die Schulter haue. Ja. Nicht? Und dann hier vorne in die Havel schubse und dann paddel ich damit los. Nicht? Weil das Problem ist ja, unser großes Kajak, das wiegt so 35 Kilo und das schubse ich nicht einfach so auf die Schulter und mit diesem Wagen, das ist auch alles blöde. Hast du ein Haus oder eine Villa? Das Thema Villa ist durch. Also, das hattest du schon mal und willst du gar nicht mehr? Naja, wir haben dort mal mietweise eingewohnt mit Kaufoption. Und zwar war das hier am Gribnitzsee. Das ist Potsdam-Babelsberg dort, wo die Filme gedreht werden. Super schön. Nicht da, wo die Weiße Flotte immer drumrum kurft, wenn man dort einsteigt, Wannsee oder sonst irgendwie. Ja, das ist sehr schön. Ich liebe Potsdam und Berlin. Also Potsdam finde ich wahnsinnig schön. Also, ja, ist es auch. Ja. Würde ich sofort hinziehen. Wenn es ginge, würde ich da sofort hinziehen. Ich finde es traumhaft da. Ja, ja, das ist da wirklich schön. Nur dann würde ich dir wirklich empfehlen, dann im Moment erstmal das Gribnitzsee-Ufer zu meiden, weil sie dort einen politischen Krieg haben um diesen Uferstreifen, der früher der Grenzkolonnenweg der DDR-Grenzer war. Und die Stadt Potsdam hat es aber versäumt, vom Bundesvermögensamt die zu kaufen. Jetzt ist das im Privateigentum, die haben es gesperrt. Und lange Geschichte wahrscheinlich. Lange Geschichte und da ist sehr schwere Stimmung. So schön das alles ist. Also das Thema Villa ist durch. Das Thema Villa ist durch, das brauche ich auch nicht. Wohnst du jetzt in einer Mietwohnung oder Eigentumswohnung? Ja, wir wohnen jetzt in einem Häuslein. Ja. An der Havel, das so schön unauffällig ist, dass hoffentlich jeder Dieb dran vorbeiläuft und meine Gitarre in Ruhe lässt. Und sehr gut. Wir planen aber, weil es uns hier so gut gefällt, dass wir das dann auch demnächst erwerben. Du sagst immer wir, das ist deine Familie, deine Frau? Genau, meine Frau und ich. Deine Frau und du. Also, auch eine tolle Geschichte und zurückzuführen auch auf sehr viel Wille und Ehrgeiz. Wenn du den nicht gehabt hättest, dann wärst du nicht da, wo du jetzt bist. Ja, das stimmt. Ne? Und diese Grunderfahrung, ich glaube, das ist auch mal ganz wichtig, wenn man solche gravierenden Erfahrungen als Kind und Jugendlicher gemacht hat, daraus saugt man immense Kraft für später. Ja. Das glaube ich. Das ist eine Motivationsmaschine, ist das. Das ist so. Und das ist mir jetzt am Montagabend bei deiner Sendung aufgefallen, als du diese Sendung hier Karrieren ankündigst. Mhm. Und sagst, da geht es um Karrieren und vom Tellerwäscher zum Millionär. Mhm. Habe ich mal beides verglichen. Also Tellerwäscher war ich mal. Nicht? Mhm. Aber Millionär bin ich noch nicht, aber auf dem Weg zumindest dahin. Aber ich dachte, das passt nicht. Und da habe ich mich an diese Geschichte erinnert mit dem Deutschen Museum, dass ich übrigens bis heute immer noch nicht da war. Ja, also dann aber bis heute ganz, noch nicht gewesen. Ganz schnell mal das schöne Potsdam kurz verlassen und dann nach München fahren. Matthias, recht herzlichen Dank für deinen Anruf und beste Grüße nach Potsdam von hier. Ich danke auch. Und weiter viel Erfolg mit dieser herrlichen Sendung. Dankeschön, sehr nett von dir. Tschüss. So, ihr Lieben, unser Thema heißt Karrieren. Falls ihr gerade zufällig reingeschaltet haben solltet, wir reden darüber, was ihr so geschafft habt in eurem Leben. Wohin ihr gekommen seid, vielleicht unter schwierigen Umständen gestartet und jetzt an einem Punkt seid, auf den ihr sehr stolz seid, dass ihr da hingekommen seid. 0800 220 50 50. Ich muss übrigens hier mal so ganz links oben hochgucken zu unserer Uhr, da meine Uhr hier in dem PC nur auch rausgefallen ist. Wir haben 1.48 Uhr, also da haben wir noch schön Zeit. Es geht weiter mit Tobias. Hallo Tobias. Ja, hallo Domian. Tobias, wie alt bist du? Ich bin 25. 25? Ja. Zum Thema Karriere. Ja, also ich habe angefangen ganz einfach mit Hauptschulabschluss. Mhm. Ja, habe dann eine Lehre angefangen als Fachkraft für Lagerwirtschaft und Logistik. Ja. Habe das 4 Monate durchgezogen, mehr oder weniger. Wie viele Monate? 4, 5 Monate. Ja. Nur es kam raus, der Ausbilder war mehr oder weniger Alkoholiker. Mhm. Ja, dadurch habe ich leider die Ausbildung verloren, weil er gekündigt wurde. Mhm. Ja, dann habe ich angefangen als Maler und Lackierer. Das war leider Gottes dann auch nicht mein Job fürs Leben. Mhm. Und dann habe ich meinen Ausbildungsplatz als Bürokaufmann angefangen. Ja, und den habe ich durchgezogen. Ja. Hab's auch beendet und leider Gottes ging die Firma mit ein, zwei Jahren Verspätung Konkurs. Aber immerhin, du hast es beendet nach vielen Anläufen. Auf jeden Fall. Ja, habe auch in der Berufsschule meinen Realschulabschluss nachgemacht. Auch super, ja. Ja. Ja, ja, und dann hat sich's halt ergeben in dem Ort, wo mein Vater sich schon lange etabliert hat als Bankkaufmann, Filialleiter, hat der Tante immer Laden mehr oder weniger aufgehört. Mhm. Ja, den habe ich dann übernommen. Ach, ja. Ach, das ist schön. Der junge Mann von 25 Jahren, der Tobias, ja. Hat jetzt einen Tante-Emma-Laden da im Dorf bei euch. Genau. Tante-Emma-Laden heißt wirklich so ein kleiner Lebensmittelladen. Ja, so 100 Quadratmeter. So mit allem, was man so braucht. Von, genau. Vom Senf, Würstchen, Käse. Richtig. Und frisches Obst und sowas. Alles drum und dran, ja. Und wie lange läuft der Laden jetzt schon? Den habe ich jetzt 4 Jahre. Hatte ich im März 4 Jahre Jubiläum. 4 Jahre schon? Ja. Ich war gerade mal berechnet, du bist erst 25, was du da alles schon angefangen hast. Das war sehr komprimiert. War, ja, ne? War einiges und ich denke, ich habe jetzt mein Ziel erreicht, mehr oder weniger. 4 Jahre schon eigenständiger Kaufmann. Ja. Läuft der Laden denn? Ich bin sehr zufrieden, ja. Ich muss sagen, ich habe vor 2 Jahren meinen zweiten Laden eröffnet und der ist noch erfolgreicher wie der erste. Achso, verstehe. Da ist schon der Drang, sich ein bisschen zu expandieren. Etwas, ja. Also es könnten auch gerne noch 5 Tante-Emma-Läden irgendwann werden. Ja, nicht zu viel, aber einer könnte vielleicht noch dazukommen. Merkst du denn die große Konkurrenz von den Handelsketten, von Aldi, Rewe, Aldi und Lidl, wie sie alle heißen? Ja, ich muss dazu sagen, ich adaptiere mich in den Ortschaften, wo wirklich keine Konkurrenz ist und ja. Und die Preise, kriegst du die denn so einigermaßen angeglichen oder musst du schon doch erheblich teurer sein, um deine Kosten rauszuholen? Also ich bin eine Tochtergesellschaft von Edeka. Ja. Die haben ungefähr 100-200 Filialen von Edeka und kaufen bei Edeka ein für die Handelskette. Die Handelskette nennt sich Gutkauf. Hm. Das sind hauptsächlich kleinere Läden und Gutkauf kauft halt die Handelsorganisation kauft für die kleineren Läden ein. Ah, verstehe, dadurch werden die Kosten dann schon ein bisschen reduziert. Genau. Ah, ja. Aber ist halt der Zwischenhändler dazwischen und deshalb können wir nicht genau die gleichen Preise jetzt wie Edeka haben. Hm. Aber das akzeptieren auch die Kunden. Die Ware ist gut und man hält ein Schwätzchen, das ist ja auch mal nett, wenn man irgendwo in den Laden kommt, man kennt die Leute. Ja. Aber dann stehst du auch jeden Tag von morgens bis abends an der Ladentheke oder an der Kasse oder wo immer du da arbeitest. Richtig, ich habe in jedem Laden eine Angestellte und gut, ich bin nicht jeden Tag jetzt da, weil auch bis Alsfeld von mir aus, ich wohne in Wetzlar, der Weg 80 Kilometer sind. Ja, ja. Aber 3-4 Mal die Woche bin ich da, ja. Und die Kunden freuen sich. Also ich höre jedes Mal die Resonanz, schön, dass es euch gibt. Und wenn wir den nicht hätten, ja, wie das ist. Ja, ja. Wann kommst du denn so in der Regel abends nach Hause? Ja, ich fange morgens um 5 Uhr fahre ich los und ja, abends um 7 Uhr bin ich zu Hause. Um wie viel? 19 Uhr. Um 19 Uhr. Ja. Dann wundert es mich, dass du jetzt noch auf bist und wir miteinander reden. Du musst doch hundemüde sein, wenn du jetzt gleich um 5 Uhr wieder aufstehst. Ja, naja, ich habe mir heute mal Zeit genommen. Ich habe morgen frei, ehrlich gesagt. Also, ja. Bleibt denn dann noch Zeit? Du bist, wie gesagt, ein junger Mann von 25 Jahren alt. Hast du noch Zeit für Frauen und für Liebe und was man alles so macht? Also ich muss dazu sagen, ich gehe gerne weg. Ich bin ein Partymensch, aber momentan bin ich solo. Ja, leider. Ich bin normal ein Familienmensch, aber ist schwierig. Weil du bist doch wahrscheinlich auch am Wochenende mit deinen Sachen beschäftigt, ne? Du hast doch kein normales Wochenende, sondern bist auch Samstag und Sonntag auch irgendwie mit den Läden beschäftigt. Ja, also ich muss sagen, wir schließen Samstag um 14 Uhr und dann bin ich auch froh, wenn wir zu haben und dann... Echt? Keine Büroarbeit mehr? Ich stelle mir dann so vor, dass man da noch als Chef dann sitzt und hier noch was rumfummeln kann. Ja, ich habe eine Angestellte, die macht die Büroarbeiten für mich und... Ach so. Ja, also sagen wir mal, 16 Uhr und dann habe ich aber auch Feierabend, dann bin ich froh, wenn... wenn es um 20, 21 Uhr mal weggeht und ein bisschen Freizeitparty. Verstehe. Ja, ein bisschen Freizeit muss sein mit 4, 25. Absolut. Also ganz ohne geht's nicht. Absolut, absolut. Aber Kompliment auch an dich. Finde ich auch einen tollen Lebensweg und schon eine tolle Karriere mit 25, das so hingekriegt zu haben. Ja, viel ausprobiert. Man muss manchmal auch viel ausprobieren, um zu wissen, was ist es, wohin will man. Und brauchtest du eigentlich Kapital, um diesen ersten Laden zu übernehmen? Sicher, ja. Also ich muss sagen, wir mussten ja die Regale, Ware, Tiefkühlregal, das kostet ja alles Geld. Also ich muss sagen, ich habe jetzt ungefähr 80.000 Euro aufgenommen. Ach so, die Schulden hast du da im Nacken noch sitzen? Nein, ich muss dazu sagen, mein Vater hat mir das zinslos geliehen. Ach so. Ja. Na gut, aber immerhin, du musst es zurückzahlen, ne? Ja, also man sieht es nicht so eng. Ich zahle jeden Monat einen bestimmten Betrag zurück, aber ich sag mal, wenn es jetzt wirklich nicht gehen wird, dann wäre es nicht ganz so heftig, aber bis jetzt ging es. Das entspannt einen ja schon sehr, als wenn du die Schulden bei der Bank hättest, ne? Das wäre ein anderes Thema. Also wenn man dann noch großartig Zinsen und alles zahlen müsste, dann wäre es so eine Sache. Also wüsste ich nicht, ob ich es dann gemacht hätte. Also Tobias, auch nochmal Kompliment an dich und viel Erfolg weiterhin und schöne Grüße ins Hessenland, ne? Da wohnst du ja, habe ich das gerade gehört. Genau. Tobias, auch wieder hören. Tschüss. Schön, mal wieder geredet haben. Ja, danke schön. Tschüss. So, weiter geht's mit Regina. Stimmt das? Ja. Und die Regina ist 60 Jahre alt. Genau. Hallo Regina. Hallo. Unser Thema Karrieren, vom Tellerwäscher zum Millionär. Ja, also die dicke Kohle habe ich nicht gemacht. Aber du hast schon was Besonderes geleistet. Ja, ich hatte mit 2 Jahren Kinderlähmung und habe dann während der Schulzeit, also fast jedes Jahr mal im Krankenhaus gelegen, über Wochen oder auch Monate, und bin dann schließlich aus der Hauptschule abgegangen mit einem Abgangszeugnis, nicht mit dem Abschlusszeugnis. Habe eine kaufmännische Lehre gemacht und nebenbei meinen Hauptschulabschluss noch gemacht. Nach der Lehre habe ich erstmal ein bisschen in dem Beruf gearbeitet und dann habe ich in einem Jahr die mittlere Reife gemacht, also Berufsaufbauschule besucht, dann die Fachoberschule besucht und ein Studium gemacht. Wow, wow. Ja. Das ist aber schon eine tolle Leistung in der Zeit. Ja. Damals in der Zeit. Dann Fachoberschule. Fachoberschule für Soziales oder Wirtschaft? Für soziale Berufe. Für soziale Berufe. Und wie ging es dann weiter? Ja, also während dieser Zeit stellte sich dann raus, also dass ich schlimme Probleme mit meinen Beinen kriegte, dass ich also nicht mehr laufen konnte. Ich wollte mit Kindern arbeiten und musste mich dann umstellen, habe also so Beratungstechniken gelernt und in einer Beratungsstelle auch gearbeitet. Ich musste mich eigentlich immer wieder wieder umstellen. Ja, die Kinderlähmung war ja noch da, ne? Die war ja nicht ganz therapiert. Ja, das ist eine Lähmung, die bleibt. Die bleibt, ja. Das heißt aber, du kannst schon gehen und bewegen kannst du dich schon, aber es ist nicht alles so ganz... Also ein Bein ist gelähmt und als ich ein Kind war, so mit 8 Jahren, hatte ich eine Verkürzung. Also war das eine Bein 6 Zentimeter kürzer als das andere. Ja. Was hast du denn? Du bist heute 60 Jahre alt. Bist du heute noch im Beruf? Nicht mehr richtig. Ja, also ich bin berentet und arbeite jetzt noch gelegentlich, dass ich mit Arbeitsgruppen arbeite. Achso, und was hast du dann so bis die Rente anfing, was hast du bis dahin getan? Warst du in dieser Beratungstätigkeit? Ja, ich habe eine Familientherapieausbildung gemacht. Achso. Und in einer Erziehungsberatungsstelle, Jugendfamilie und Erziehungsberatungsstelle gearbeitet. Also auch eine tolle Geschichte. Das habe ich auch sehr gern gemacht. Ja, nee, ich meine auch einen tollen Lebensweg. Die Grundvoraussetzungen waren sehr schwierig bei dir. Ja. Ausgesprochen schwierig. Und du hast dich dann so, man muss es sich nochmal vorstellen, in der Zeit, du bist 60 Jahre alt und damals war das alles nicht so einfach mit zweiten Bildungsweg und so, da war das alles kompliziert. Ja, wir waren die erste Berufsaufbauklasse. So. Und sich da dann so hoch zu arbeiten, zu beißen, zu rackern, das ist schon, kannst du aber sehr stolz sein. Sehr stolz. Bin ich auch. Was haben denn deine Eltern damals so zu deinem Elan gesagt? Also ich glaube, die waren anfänglich nicht so begeistert. Die fanden das eigentlich so ganz gut, dass ich eine Arbeit hatte und mich da in diese Unsicherheit zu begeben und wieder zur Schule zu gehen, also und ob ich das vielleicht ja gar nicht schaffen würde und so. Also das haben sie schon sehr skeptisch beobachtet. Und als du es dann geschafft hast, kam denn dann die Anerkennung? Ja, also ich habe schon gemerkt, dass mein Vater so auf seine Kinder sehr stolz war. Mhm. Ich bin die älteste von 7 Kindern. Und ich habe dann auch noch eine Tochter bekommen und alleine großgezogen. Und das auch noch, alles geschafft. Das auch noch. Ja, das ist auch eine Karriere. Das muss nicht mit Millionen enden, sondern genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Das ist eine tolle Leistung und eine tolle Karriere, finde ich. Ja. Kannst du stolz sein. Wirklich. Danke, ja. Ja, und jetzt machst du weiter noch ein bisschen so in deinem Beruf, so nebenher, also als Teilzeitjob oder irgendwie sowas. So ähnlich, ja. So ähnlich, ja. Und du planst das auch noch länger zu machen. Ich habe ja einiges an Berufserfahrung und kann das auch weitergeben. Ja klar, natürlich. Und natürlich, das ist ein hoher Wert, wenn man lange im Beruf war. Gerade in diesem Beruf, da zählt Alter ja was, ne? Weil man nämlich viel weiß und viel mitbekommen hat. Genau. Ja. Liebe Regina, danke auch dir für deinen Anruf und alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Ja, auf Wiederhören. Tschüss. So, liebe Leute, das war unsere Sendung. Karrieren vom Tellerwäscher zum Millionär. In der Technik Uwe Petersen. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, um 1 sind wir da. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Nacht. Bis dahin, ciao.